Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Man weiß nicht genau, wie der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner den Abend des 20. und den frühen Freitagmorgen des 21. Februar 1919 in seiner Dienstwohnung im Montgelas-Palais am Promenadeplatz zugebracht hat, wann er aufgestanden ist und ob und wie ausführlich er gefrühstückt hat. Ob er vielleicht, wie so oft, einen Aphorismus notiert hat? Ein Wortspiel ums Leben. Wer sich nicht wegwerfen will, muss jeden Augenblick bereit sein, das Leben wegzuwerfen. Wahrscheinlich bleibt ihm in der Nacht auf den 21. Februar keine Zeit für Aphorismen oder Gedichte, die er auch gerne verfasst. Eisner muss eine wichtige Rede vorbereiten, die er am Vormittag vor den Abgeordneten des Bayerischen Landtages halten will. Als Konsequenz könnte er bald wieder Zeit haben für schriftstellerische Arbeiten. Er will zurücktreten. Man weiß hingegen recht genau, was zur gleichen Zeit Anton Graf Arco auf Valley gesagt und getan hat. Eine ganze Reihe von Zeugen hat das später ausführlich in gerichtlichen Vernehmungen geschildert. Kaum jemand jedoch so detailliert wie Walburga Kästele. Das 22-jährige Zimmermädchen war in der noblen Münchner Pension Prinzregent in der Prinzregentenstraße 18 beschäftigt und dafür zuständig, dem ebenfalls 22 Jahre jungen Graf Arco aufzuwarten, der dort ein möbliertes Zimmer bewohnt. Gegen Abend am 20. Februar nach 6 Uhr sagte Arco ohne besondere Einleitung, als ich zur Bedienung in sein Zimmer kam: Morgen erschieße ich den Eisner. Er sagte das ganz lustig, ohne Aufregung und hat dazu gelacht. Er war vollständig nüchtern. Seit 1910 lebt der aus Berlin stammende Journalist und Schriftsteller Kurt Eisner als Theaterkritiker der Münchner Post in München. 1908 hat er die bayerische Staatsbürgerschaft erworben. Zuvor ist er Nachrichtenredakteur beim Depeschenbüro Herold, Nachtredakteur der Frankfurter Zeitung, wird von Wilhelm Liebknecht zu einem der leitenden Redakteure der SPD-Parteizeitung Vorwärts berufen, ist danach Chef der Fränkischen Tagespost Nürnberg. Nebenbei schreibt er für zahlreiche Feuilletons und Zeitschriften und veröffentlicht Bücher wie Psychopathia Spiritualis, Friedrich Nietzsche und die Apostel der Zukunft oder politische Streitschriften. Erst Anfang 1918 wird Kurt Eisner zu dem aktiven Politiker, dessen Ruf als rednerisch begabte und philosophisch beschlagene Galionsfigur der USPD sich in Bayern und darüber hinaus verbreitet. In der vergleichsweise kleinen, unabhängigen sozialdemokratischen Partei USPD sammeln sich die Kriegsgegner, die sich in der SPD nicht durchsetzen konnten und sich daher abgespalten haben. Die USPD tritt für sofortige Friedensverhandlungen ein, denn der Krieg hat sich als sinnloses Massensterben erwiesen, ist faktisch verloren und hat in Deutschland zunehmend wirtschaftliche Not und Hunger ausgelöst. Steht auf! Geht auf die Straße! Lasst die Fabriken stehen! Es darf keinen vierten Winterfeldzug mehr geben. Es darf kein Schuss mehr fallen. Es lebe der Friede. Im November 1918 wird Kurt Eisner unter höchst ungewöhnlichen Umständen der erste Ministerpräsident des Freistaates Bayern. Eine Bezeichnung, die auf ihn zurückgeht. Tausende Münchner Bürger folgen ihm als Führer einer unblutigen und unbewaffneten Revolution, zu der er bei einer Kundgebung am Abend des 7. November auf der Theresienwiese aufgerufen hat. Sie ziehen durch die nächtliche Stadt vor die Kasernen, wo es Eisner gelingt, die bewaffnete Macht, die in der Masse aus kriegsmüden Soldaten besteht, auf die Seite der Revolution zu ziehen. Am 8. November 1918 bestimmt der Arbeiter- und Soldatenrat Kurt Eisner zum bayerischen Ministerpräsidenten. Der bayerische König flieht mit seiner Familie aus der Münchner Residenz. Der Hass der Vertreter der alten Ordnung richtet sich zunehmend gegen Kurt Eisner. Zu ihnen zählen Befürworter der nunmehr gescheiterten imperialen wilhelminischen Großmachtspolitik, die die Kriegsniederlage Deutschlands nicht wahrhaben wollen. Kriegsgegnern und Revolutionären wie Eisner werfen sie den heimtückischen Dolchstoß in den Rücken der angeblich intakten, kämpfenden deutschen Armee vor. Besonders gierig aufgesogen wird die sogenannte Dolchstoßlegende von Angehörigen des Offizierskorps der Reichswehr und des Adels. Wie konzentriert diese Vorbehalte in der Persönlichkeit des jungen Leutnants Anton Graf Arco auf Valley zusammentreffen, ist aus den handschriftlichen Aufzeichnungen ersichtlich, die Arco am Morgen des 21. Februar 1919 auf dem Schreibtisch seines Zimmers in der Pension Prinzregent zurücklässt. Eisner, erstens, strebt verdeckt nach Anarchie, um sein und der Rätebleiben zu erreichen. Zweitens, ist Bolschewist. Drittens, ist Jude. Viertens, ist kein Deutscher. Fünftens, fühlt nicht Deutsch. Sechstens, untergräbt jedes vaterländische Denken und Fühlen. Siebtens, ist ein Landesverräter. Das ganze Bayernvolk ruft, weg mit ihm, es geht nicht. Mein Grund: Ich hasse den Bolschewismus. Ich bin und denke deutsch. Ich hasse die Juden. Ich liebe das wahre Bayernvolk. Ich bin bis in den Tod treuer Monarchist. Ich bin treuer Katholik. Man wird sagen, er ist ein Mörder. Grund ist genug vorhanden zum Morden. Also fühle ich mich freigesprochen. Nur 103 Tage trennen den 7. November 1918 vom 21. Februar 1919. In dieser kurzen Zeit hat Kurt Eisner einen schier unmöglichen Spagat zu vollbringen. Wirtschaft und Versorgung sind vom Krieg auf Friedensverhältnisse umzustellen. Und dies aus der schwierigen Position einer im Krieg unterlegenen Nation. Zugleich hat sich der erste Ministerpräsident des Freistaates Bayern ein äußerst ehrgeiziges Programm zur Demokratisierung der Gesellschaft vorgenommen. So führt er in Bayern als erstem deutschen Land das Wahlrecht für Frauen ein. Kurt Eisner klebt nicht an der Macht. Und er steht zu dem Wort, dass die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte nach der für Januar anberaumten Wahl dem Landtag die gesetzgeberische Gewalt wieder übertragen und die Regierungsbildung überlassen sollen. Die Nationalversammlung oder der Landtag muss souverän sein, aber die Arbeiter bilden ihr eigenes Parlament. Sie verhandeln ihre eigenen Angelegenheiten. Sie sollen eben nicht alle paar Jahre einmal wählen, sondern unmittelbar mitarbeiten müssen. Sie können die gesetzgeberischen Vorschläge machen. Nicht hinter den Türen der Fraktionszimmer, auch nicht durch die Führer und durch die Regierung, sondern sie sollen selbst unmittelbar ihre gesetzgeberischen Vorschläge, ihre Anregungen und Beschwerden unterbreiten. Mit seinen sehr eigenständigen Ideen setzt sich Kurt Eisner zwischen alle Stühle. Für die Vertreter der alten Monarchie ist er als Propagandist der Republik ein Revolutionär und deshalb abzulehnen. Die Eisnerschen Feinheiten wie eine Mischung aus repräsentativer, bürgerlicher Demokratie und direkt delegierten Räten interessieren diejenigen nicht, die das bestehende Gesellschaftssystem unbedingt erhalten wollen. Auch nicht, dass der bekennende Sozialist Eisner sich ausdrücklich für den Schutz des Privateigentums verbürgt, wie etwa in seiner Rede vor den bayerischen Soldatenräten am 30. November 1918. Meine Herren, Bolschewismus. Ich will Ihnen sagen, worin der Gegensatz der äußersten Linken mit mir besteht. Wenn einmal die Not groß ist und wenn Hunger ist und Arbeitslosigkeit, dann nimmt sich eben jeder seinen Unterhalt, wo er glaubt, ihn zu finden. Der Verhungernde plündert die Bäckerläden. Das ist aber kein Bolschewismus, weder theoretisch noch praktisch. Das ist die Verzweiflung vor dem Untergang. Der theoretische Unterschied zwischen mir und den Bolschewisten besteht darin, dass ich gar keinen Hehl daraus mache, dass es mir utopisch erscheint, wenn wir im gegenwärtigen Augenblicke des Zusammenbruchs der Produktion die Industrie und die Produktionsmittel zu vergesellschaften anfangen. Das ist kein Abtrünnigwerden vom Sozialismus, sondern nüchterne, ruhige Praxis. Wir können nicht sozialisieren, wo nichts zu sozialisieren ist. Feinde des Sozialismus könnten uns raten, jetzt ein Experiment zu machen, das notwendig scheitern muss. Für die revolutionären Kräfte wie die Spartakisten ist Kurt Eisners Konzept nicht radikal genug. Sie wünschen einen Machtwechsel, der die bürgerlichen Kräfte, die in einem repräsentativ gewählten Parlament ebenfalls vertreten wären, von der Teilhabe an der Macht ausschließt. Doch Eisner wird nicht müde zu betonen, wirkliche Revolution besteht nicht aus der Eroberung der Macht, um fortan alle Gegenkräfte niederzuhalten. Das russische Beispiel lockt uns nicht, auch nicht die Methoden. Ich bin der Meinung, dass wir genug Blutvergießen gehabt haben. Und es scheint mir noch scheußlicher als der Kampf vor dem bewaffneten Feinde, die Abwürgung von Gegnern, die nicht bewaffnet sind, durch Bewaffnete. Dann schon lieber Krieg, da sind wenigstens beide Teile wehrhaft, als der Kampf von Bewaffneten gegen Wehrlose. Und das ist der Bürgerkrieg. In unserer Münchner Revolution ist, glaube ich, kaum ein Tropfen Blut vergossen worden. Nur diejenigen, die die Revolution gemacht haben, haben, bevor sie den Sturmmarsch durch die Straßen Münchens unternommen haben, ihr Testament gemacht. Das ist der Unterschied zwischen den Bolschewisten und mir. In der Presse bestimmen Gerüchte und Diffamierungen das Bild des Ministerpräsidenten. Was da zu lesen ist, habe seine Wirkung auf ihren Zimmermieter Anton Graf Arco auf Verleih nicht verfehlt, gibt die Pensionsbesitzerin Amalie Remiasch bei der Staatsanwaltschaft zu Protokoll. Ich habe die Meinung, dass Arco ein Opfer der Zeitungen geworden ist, aufgehetzt durch den Bayerischen Kurier und die Augsburger Abendzeitung. Die zum Beispiel die Meinung des Hofrates Piloti druckte, Eisner wolle die Soldatenwirtschaft ad infinitum fortsetzen, um dadurch seine anarchistische Ideologenpolitik zu verewigen. Er will den Bolschewismus, das heißt die legalisierte Arbeitsscheu, als Dauerordnung behaupten und dadurch sein persönliches, unabhängiges Regiment möglichst lange erhalten. Kurt Eisners 2005 verstorbene Enkelin Freya Eisner hat ihre jahrzehntelange Arbeit als Publizistin vor allem dem Leben und Werk ihres Großvaters gewidmet. In ihrem Buch »Die Politik des libertären Sozialismus« dokumentiert sie all die Unterstellungen und Verleumdungen gegen Kurt Eisner. Dem stellt sie, anhand originaler Quellen und Äußerungen genau rekonstruiert, seine authentischen politischen Ideen und Handlungen, etwa seine Räteidee, gegenüber. Er wollte eine Synthese, das heißt eine Kombination von Räten und Parlament. Das heißt, das Parlament sollte bestehen bleiben und die Räte sollten das lebendige Element sein, das eben deren Geist hinüberwehte in das Parlament. Und die Räte hatten auch ihre Befugnisse. Sie konnten Gesetzesvorlagen vorbereiten. Und sie waren, was ganz wichtig ist auch für heute, er meinte, dass die Parlamentarier kleine Souveräne wären und dass eben dann Stellen eingerichtet würden bei den Räten, wo die Bürger sich nicht nur beschweren können, was sie heute auch können bei den Bundestagsabgeordneten und den Landesabgeordneten, Stadträten und so weiter, sondern wo sie auch ihre Anregungen anbringen. Freya Eisner ist eine Tochter des ältesten Sohnes Kurt Eisners aus dessen erster Ehe mit Lisbeth Hendrich. Als junge Frau hat Lisbeth Gedichte und Prosa in sozialistischen Zeitschriften veröffentlicht. Kurt Eisner lernt sie in seiner Zeit als Journalist und Redakteur kennen. 1892 heiraten die beiden und haben 5 gemeinsame Kinder. 1910, als Redakteur in Nürnberg, trifft Eisner die Sozialistin Else Belli. Er verlässt seine Familie und zieht mit ihr nach München. Belli und Eisner leben zunächst, wie es in einem frühen biografischen Aufsatz heißt, in freier Gewissensehe. Sie bekommen 2 Töchter und heiraten 1917. Ein Brief Eisners an seine Frau von einer Reise im Januar 1918 lässt ahnen, wie innig ihre Beziehung ist. Ich könnte niemals mehr frei atmen, wenn ich jetzt nicht das täte, was ich für meine Pflicht halte. Aber ich gestehe, ich bringe damit ein schweres Opfer. Niemals war ich so innig und freudig mit dem Leben verflochten wie in diesen Jahren. Ich hänge an dir, an den Kindern, an der vielen Arbeit, die noch nicht getan, an den Gedanken, die in mir noch keimen, an dem Häuschen in der Stille, an den Büchern. Dennoch muss ich mit all dem spielen. Sei fröhlich und voll Zuversicht, wie ich auch. Trotz allem. Das bekannteste Bildnis, aufgenommen unmittelbar nach seiner Haftentlassung im Oktober 1918, zeigt Eisner, den Kopf leicht nach vorne gebeugt, das Gesicht mit einem wild sprießenden Vollbart überwachsen, auf der Nase ein Zwicker, durch den er prüfend auf den Betrachter schaut, die Stirn in nachdenkliche Falten gelegt, darüber der bis auf einen wirren Haarkranz kahle Schädel. Es eignete sich gut für seine Widersacher, um den hochgebildeten und zeit seines Lebens hart arbeitenden Publizisten und Politiker als aus unbekannter Fremde dahergelaufenen Bohemien und galizischen Juden zu diffamieren, der eigentlich Kosmanowski heiße. Eine jeder Grundlage entbehrende Lügenkampagne, die hartnäckig Bestand hatte. Kurt Eisner, 1867 geboren, stammt aus bürgerlichen Verhältnissen, aus einer jüdischen Familie, die gesellschaftlich anerkannt war. Der Vater hat es in Berlin als Militäreffektenhändler und Hoflieferant zu Ansehen und zu Besitz gebracht, den er zu der Zeit, als der Sohn studiert, wieder verliert. Kurt Eisner kann deswegen sein Philosophie- und Germanistikstudium nicht zu Ende bringen. Das bestärkt ihn in der Überzeugung, dass die Chance, frei zu lernen und sich zu bilden, allen Schichten des Volkes gewährt werden muss. Bei Bernhard Grau, dem Biografen Eisners, kann man nachlesen, dass Eisner Aufklärung als den entscheidenden Schlüssel zum politischen und sozialen Fortschritt ansieht und woher sich diese Idee speist. Das war natürlich stark aufklärerisch geprägtes Denken. Man weiß ja, dass bei ihm die Auseinandersetzung mit Kant eine große Rolle gespielt hat. Aber es lag natürlich auch in seiner jüdischen Sozialisation, gerade im assimilierten jüdischen Bürgertum spielten ja Bildungsdenken, Aufklärungsdenken eine wichtige Rolle. Hier sah man einen Ansatzpunkt, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden, da einen gleichberechtigten Platz sich in dieser Gesellschaft zu erwerben auf diesem Weg. Ich lieb im Menschen, was er morgen ist. Drum geb ich heut ihm all die Rechte, dass er sein Morgen sich erfechte und bilde, was in ihm verborgen ist. Am Morgen des 21. Februar 1919, eines Freitags, ist mit der Eröffnungssitzung des neu gewählten Landtages das Ende der Koalitionsregierung von USPD und den politisch verfeindeten Mehrheitssozialdemokraten der MSPD gekommen. Eisners USPD hat bei den Wahlen am 12. Januar nur 2,5% der Stimmen bekommen. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet der konsequente Kriegsgegner Eisner, der von Januar bis Oktober 1918 als Führer eines Munitionsarbeiterstreiks zur Beendigung des Krieges im Gefängnis war, als Ministerpräsident für die Folgen des Krieges verantwortlich gemacht wird. Eisner steckt das Redemanuskript mit seiner Bilanz der Regierungszeit und der Ankündigung seiner künftigen Pläne als Abgeordneter in eine Aktenmappe. Gleich werden ihn sein Sekretär Felix Fechenbach und sein Büroleiter Benno Merkle zum Landtag begleiten. Ungefähr zur gleichen Zeit verabschiedet sich in der Pension Prinzregent nach ausführlichem Bad, kurzem Frühstück und einem Telefonat mit dem Landtag Anton Graf Arco auf Fallei vom Zimmermädchen Walburger Kästele. Walli, ich hab doch wieder Schwein. Der Landtag beginnt um 21:45. Das mache ich ganz fein. Da gehe ich um 21:30 hier weg. Das, glaube ich, ist früh genug. Und pass den Eisner ab, wenn er von seiner Wohnung kommt, und geh hin. Sag aber schon noch ein paar Schimpfworte. Du Schwein, du Schuft. Und dann schieße ich ihn nieder. Mit meinem Revolver hier kann man zweimal schießen. Ich glaubte Herrn Graf nicht, da er immer lachte. Kurz vor 10 verlassen Fechner und Merkle mit Eisner in der Mitte das Palais Montgelas. Warum die beiden mit Gewehren bewaffneten Wachen dieses eine Mal vor und nicht wie üblich und sinnvoll hinter Eisner gehen, hat, wie viele Umstände und Hintergründe des Mordanschlages, nie geklärt werden können. Anton Graf Arco wartet in einem gegenüberliegenden Hauseingang, lässt die Gruppe passieren, überquert hinter ihr mit schnellen Schritten die Straße, tritt wortlos von hinten an Eisner heran und gibt zwei Schüsse gegen Kopf und Hals ab. Kurt Eisner ist sofort tot. Über 100.000 Menschen, für eine historische Schocksekunde jenseits ihrer ideologischen Zerstrittenheit vereint, geben am 26. Februar 1919 im längsten Trauerzug der Münchner Stadtgeschichte Kurt Eisner das letzte Geleit. In den nächsten 50 Jahren diffamieren sowohl seine politischen Konkurrenten in der Linken als auch seine politischen Gegner in der Rechten Politik und Persönlichkeit dieses integren Sozialisten. Und allmählich gerät er in Vergessenheit. Anton Graf Arco wird wegen Mordes zunächst zum Tode verurteilt, dann zu lebenslanger Festungshaft begnadigt und nach 4 Jahren entlassen. Die Nazis, die Eisners Grab auf dem Münchner Ostfriedhof schleifen und seine Urne auf den jüdischen Friedhof bringen, sorgen 1941 sogar dafür, dass Arcos Verurteilung wegen Mordes aus dem Strafregister gestrichen wird. An Kurt Eisner, den Gründer des Freistaates Bayern und dessen ersten Ministerpräsidenten, erinnerte in der Münchner Innenstadt lange Zeit ein im wahrsten Sinne des Wortes oftmals übergangenes, leicht übersehbares Bodendenkmal am Ort seiner Ermordung in der Kardinal-Faulhaber-Straße. Seit 2011 prangt ein Zitat in großen, von weitem lesbaren Lettern auf einem 4 Meter hohen begehbaren Pavillon aus schweren Panzerglasplatten im Grünstreifen der Münchner Innenstadtstraße am Oberanger. Jedes Menschenleben soll heilig sein. Es stammt von Kurt Eisner. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser innovatives Storytelling-Projekt Ich Eisner. Kurt Eisner, der erste bayerische Ministerpräsident, lässt Sie an seiner friedlichen Revolution im Jahr 1918 in Echtzeit teilhaben. Über WhatsApp und Insta Messenger. Direkt auf Ihrem Smartphone. Ich kämpfe gegen Kriegstreiberei, gegen die Monarchie, für den Frieden. Was geschah genau vor 100 Jahren? Abonnieren Sie Eisners Nachrichten jetzt unter bayern2.de/ich-eisner.